Vor rund einer Dreiviertelstunde haben wir noch Tom Tykwer gehört, der in diesem Jahr der Präsident der Berlinale Jury ist. Aber jetzt vergessen wir die Berlinale mal für ein paar Minuten und reden über die Oscars auf eine gewisse Art und Weise. Die werden in gut zwei Wochen verliehen, am 4. März. Und heute kommt ein Film in die deutschen Kinos, der sehr gute Chancen hat, einen oder sogar mehrere zu bekommen. Nominiert ist er für 13. Der neue Film von Guillermo del Toro, Shape of Water, das Flüstern des Wassers heißt es. Und Anke Liebicke wird uns unter anderem diesen Film vorstellen. Schönen guten Morgen, Frau Liebicke. Guten Morgen. Also bei Guillermo del Toro und dann Flüstern des Wassers stelle ich mir schon wieder so gleich so ein ganz großes Monster vor, das vielleicht aus dem Meer kommt. Ist es einer von diesen del Toro-Filmen? Ja, es ist einer von diesen Del Toro-Filmen und Del Toro ist ja auch jemand, der mit dem Kino groß geworden ist. Und man kann schon sagen, dass dieser Film wirklich auch aus dem Kino kommt. Also es geht um eine Heldin, die stumme Elisa, die ist Putzfrau und die wohnt schon, das Ganze spielt Anfang der 60er Jahre, über so einem schönen alten Lichtspielhaus. Und nachts putzt sie und tagsüber guckt sie mit ihrem Nachbarn, das ist ein erfolgloser Grafiker, eben viel, viel Fernsehen. Und da laufen die ganzen alten Hollywood-Filme, Musicals, da steppen die beiden dann zusammen und der Film hat auch so ein bisschen was von so einem nostalgischen Technicolor und ihre Geschichte kommt eigentlich auch aus dem Kino 50er Jahre. Wir erinnern uns alle an das Monster von Amazonas und tatsächlich ist es in diesem Film so, sie arbeitet in einem Militärlabor und sie hört da nachts merkwürdige Geräusche und dann geht sie da rein und dann sieht sie dieses schuppenartige Monster und sie fühlt irgendwie, dass dieses Wesen einsam ist, genau wie sie. Dann bringt sie ihm gekochte Eier mit, dann einen tragbaren Schallplattenspieler und sie spielt ihm Swingmusik vor. Ja, und das wird wirklich eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden. Es gibt aber auch Stellen in diesem Film, und da hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt, die, das schafft er ja auch immer, Guillermo del Toro, auch eine gewisse Komik haben. Egal, ob man im Kino in dem Moment schon weiß, was wirklich passiert oder nicht. Seh dir das nur an. Da. Die klügsten Köpfe des Landes pinkeln in dieser Einrichtung den Boden voll. Da sind sogar Pipi-Flecken an der Decke. Wie kommen die da hin? Wie groß muss das Ziel für die noch sein, ha? Huh? Genug Übung haben sie, das steht fest. Das war nicht das Monster, das er gepinkelt hat, oder? Das können wir verraten. Nein, das ist die beste Freundin von unserer stummen Heldin Octavia Spencer, die auch nominiert ist als beste Nebenrolle bei den Oscars. Ich hoffe, sie bekommt ihn auch. Und das ist vielleicht das Schöne an diesem Film, dass er auch so ein bisschen diese Deftigkeit braucht, auch das Reale. Also es geht dann in aller Poesie, man kann es nicht anders sagen, dieser Film ist so liebevoll ausgestattet. Da stimmt einfach jedes Detail. Braucht es eben auch was Realistisches. Das kommt über die Sexszenen, die es dann wirklich gibt, rein. Das kommt aber auch dadurch rein, dass Del Toro natürlich die Fantasy, und das kennen wir auch von Pans Labyrinth, da war es der spanische Bürgerkrieg, einfach auch die Wirklichkeit reflektiert. Und wir haben es hier mit einer Außenseiterbande zu tun. Und diese Außenseiterbande befreit das Monster. Und da kommt eben über das Monster die Angst vor dem Fremden rein. Es wird ja vom amerikanischen Militär gequält. Es geht um den Kalten Krieg. Und in gewisser Weise ist der Film dann auch sehr aktuell, weil im Grunde ist ja Amerika wieder im Kalten Krieg. Und das alles wird durch diese Fantasy so miterzählt. Und das macht diesen Film so wuchtig. Einerseits die Poesie und andererseits dann aber doch auch wieder die Wirklichkeit, die ihm nachhallt. Auch wenn wir ja die Berlinale weglassen in unserem Gespräch, in diesem hier, Frau Liebicke, ist es definitiv das Festival der großen Regisseure. Wir haben jetzt den Film von Guillermo del Toro besprochen. Der nächste Film kommt von Ridley Scott. Und nein, da geht es jetzt aber nicht um Monster und auch nicht um Außerirdischen. Es geht um eine reale Geschichte. Und nach diesem kleinen Ausschnitt werden manche von Ihnen vielleicht sogar schon ahnen, welche. Wenn ich die geforderte Summe bezahle, habe ich bald 14 entführte Enkelkinder. Sie sind bekannt dafür, ein knallharter Verhandlungspartner zu sein. Ja, aber wenige Dinge sind es wert, den vollen Preis zu bezahlen. Finden Sie nicht? Wie viel würden Sie bezahlen? Gar nichts. Der Film vom Titel her verspricht das Gegenteil. Alles Geld der Welt heißt er. Und ich glaube, wer sich ein bisschen mit spektakulären, realen Kriminalfällen auskennt, der weiß, dass da ein Getty gerade gesprochen hat und dass es um eine reale Entführung geht, die wirklich stattgefunden hat in diesem Spielfilm. Ne? Genau, man fragt sich natürlich, was Ridley Scott eigentlich daran interessiert, weil er ist ja eigentlich eher ein Regisseur wie Guillermo del Toro, der auch andere Welten erfindet. Wir müssen nur an Blade Runner denken. Ich kenne keine Stadt, die eigentlich die besser die Utopie einer Großstadt eben in der Zukunft entwickelt hat. Und hier ist es im Grunde auch erstmal Ausstattungskino. Und da hat der Film seine großen Qualitäten, wie der den ganzen Reichtum von Getty zeigt. Also das ist wirklich interessant. Also dieses Geld wird wirklich zur Struktur, diese Villen und alles. Und gleichzeitig Christopher Plummer spielt ja jetzt den alten Getty. Es ist einfach toll, wie er diesen analen Charakter spielt, wie er das alles so darstellt, diesen Geiz, dass es wirklich am Eingang der Villa so ist, dass alle ein Münztelefon benutzen. Also solche Kleinigkeiten, da ist der Film richtig groß. Aber es geht natürlich auch darum, oh, dass Geld nicht glücklich macht. Ich meine, das mag für uns Normalsterbliche eine ganz schöne Erkenntnis sein, aber das trägt natürlich als Botschaft keinen Film. Als Thriller wiederum, ich meine, wir kennen ja die Geschichte, funktioniert er dann aber wieder doch, weil er da ein paar interessante Wendungen hat. In dem Moment, als Sie gesagt haben, Christopher Plummer spielt ja jetzt diese Figur, muss man natürlich dran denken, eigentlich hat das Kevin Spacey, man muss sagen, fast getan. Es waren ja schon viele Szenen mit ihm gedreht worden, als die Missbrauchsvorwürfe auch gegen ihn zusammen mit jungen Männern kamen. Denkt man daran eigentlich, wenn man diesen Film sieht, wenn man Christopher Plummer sieht, das ist eigentlich doch Kevin Spacey? Also ich muss sagen, man vergisst es einfach nach 5 Minuten. Also man ist dann einfach Christopher Plummer, macht das wirklich gut. Er hat eine unglaublich aggressive Aura, man glaubt ihm das. Und dann ganz interessant ist dann aber auch Michelle Williams, die eben die Mutter des entführten Kindes spielt, wie sie sich wiederum einsetzt, weil sie kommt eher auch aus einem ärmeren Haushalt und muss sich eben behaupten. Und das sind einfach so, das ist einfach auch in diesem Zusammenhang einfach schönes Schauspielerkino und man denkt da nicht mehr an Kevin Spacey. Dankeschön. Anke Lewicke über den Film Alles Geld der Welt und davor über Shape of Water, der neue von Ridley Scott und der neue von Guillermo del Toro. Beide kommen heute in die deutschen Kinos und diese beiden Filme und mehr dazu gibt's unter deutschlandfunkkultur.de auch im Internet.